نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ja, wie gesagt, wir machen heute bi'idhnillah mit unserem Aqida-Unterricht weiter und wir haben über die großen Zeichen vom Tag des Gerichts gesprochen, grob über die über die kleinen Zeichen haben wir gesprochen und wir haben über die erste Station der Akhira gesprochen, über das Grab, und jetzt sind wir dort angelangt, dass wir nur noch über den Tag des Gerichts an sich sprechen werden. Alles, was dort passieren wird, also was heißt alles, grob natürlich werden wir das besprechen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das haben wir auch schon oft gesagt, dass der Tag des Gerichts nahe ist. Das heißt, nahe ist wieder natürlich relativ, aber für jeden ist es sowieso nahe, denn das Leben ist eh kurz. Und wenn man stirbt, so ist von dieser Person praktisch der Tag des Gerichts eingetroffen, weil er keine Taten mehr sammeln kann. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 21, Vers 1, nahe gerückt ist den Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Das heißt, die Menschen sind gegenüber dieser Abrechnung, gegenüber diesem Tag des Gerichts, unachtsam und achten nicht darauf und geben dem nicht den Wert, dem dieser Tag zukommen werden muss. In einer weiteren Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 16, Vers 1, der Befehl Allahs ist so gut wie eingetroffen, so wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Und wir wollen über den Tag des Gerichts versuchen, im Detail zu sprechen, das heißt, was wird dort alles geschehen, wie wird es sein für die Menschen an diesem Tag, wie werden die Menschen an sich sein, werden sie diese gleiche Erschaffung haben wie jetzt oder wird es anders sein, werden wir alle dasselbe erleben, das heißt, werden alle Menschen das Gleiche durchlaufen oder wird es unterschiedliche Arten von Menschen bzw. Gruppen von Menschen geben, wie lange wird der Tag und so weiter und so fort. Und wir werden versuchen, gemeinsam all diese Dinge im Groben zu beantworten. Doch das Erste, womit wir uns heute beschäftigen, ist das Stoßen oder das Posaunen in das Horn. Ja? Und das ist auch das Erste, was geschehen wird. Das ist das Blasen, das Stoßen in das Horn. Und das wird durch Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet werden. Und er subhanahu wa ta'ala wird Israfil, dem Engel, befehlen, der nur dafür erschaffen wurde, diese Aufgabe durchzuführen. Ihm wird er befehlen, dass er in das Horn stößt. Und der Engel, der dieser Aufgabe zugeteilt wurde, also Israfil, erwartet nur auf den Befehl, damit zu beginnen, mit dem Stoßen in das Horn zu beginnen. Er wartet nur auf den Befehl. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der das Horn hält, das heißt den Sur, der das Horn hält, hat nicht einmal geblinzelt, seit es ihm zugewiesen wurde. Hat nicht einmal geblinzelt, seit es ihm zugewiesen wurde. Er schaut auf den Arsch, auf den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala, sich fürchtend, dass ihm befohlen wird, bevor er mit dem Blinzeln fertig ist. Das heißt, er will nicht blinzeln, weil er Angst hat, dass wenn er blinzelt, dass genau dann der Befehl kommt. Und weiter sagt der Prophet, es ist so, als wären seine zwei Augen glänzende Sterne. Und es gibt noch viele andere Ahadith, die nur darüber berichten. Und nun wollen wir einen längeren Hadith zitieren und beziehungsweise uns anhören, der auch von Abu Huraira radiallahu anhu berichtet wurde. Wollen wir uns anhören, der über dieses Ereignis sehr detailliert spricht. Und er ist so lang, dass wir heute nur die eine Hälfte davon hören werden. Und das nächste Mal, bi'idhnillah, die andere Hälfte und vielleicht auch andere Sachen. Wie gesagt, Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass während der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam unter einer Gruppe von seinen Gefährten war, sagte er sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, als Allah subhanahu wa ta'ala mit der Erschaffung der Himmel und der Erde fertig war, erschuf er subhanahu wa ta'ala das Horn und gab sie Israfil. Er hält es auf seinem Mund und schaut mit seinem Blick dabei auf den Thron und wartet darauf, wann ihm befohlen wird. Das heißt, Israfil ist seit ihm diese Aufgabe zugeteilt wurde, in dieser Position und wartet nur, diesen Stoß hinaus zu posaunen. Abu Huraira radiallahu anhu fragte, O Gesandter Allahs, was ist es so? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Horn. Und wie ist es? Sagte Abu Huraira. Er alaihi salatu wasallam sagte, riesig, gewaltig. Und bei dem, der mich mit der Wahrheit entsandte, die Größe von dem Umfang oder von dem Kreis seines Mundes ist wie die Breite der Himmel und der Erde. Nur die Breite von dem Mund, von dem Engel, ist wie die Breite der Himmel und der Erde. Er wird dreimal darin hineinblasen. Der erste Stoß ist der Stoß des Schreckens. Der zweite Stoß ist der Stoß der Ohnmacht. Und der dritte ist der Stoß der Auferstehung zu dem Herrn von allem, was existiert. Allah subhanahu wa ta'ala wird Israfil befehlen, das erste Mal in das Horn hineinzustoßen, indem er sagen wird, subhanahu wa ta'ala, puste den Stoß des Schreckens. Die Insassen der Himmel und der Erde werden in Schrecken versetzt sein, außer für wen Allah es will. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm befehlen und dann wird er es verlängern und ausdehnen, ohne dabei müde zu werden. Dies ist der Stoß, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese, und diese ist bezogen auf die Mekkaner, diese erwarten wohl nur einen einzigen Schrei, der keine Unterbrechung hat. Und das steht in Surah 38, Vers 15. Die Berge werden sich wie Wolken bewegen und sie werden wie eine Luftspiegelung sein. Die Erde wird ihre Einwohner erschüttern. Und sie wird wie ein Schiff auf dem Meer sein. Das heißt, die Erde wird wie ein Schiff auf dem Meer sein. Und nicht nur das, es ist ein ruhiges Meer, es ist ein Meer, was von Wellen umschlagen ist. Nein, es ist ein Meer, was von Wellen umschlagen ist. Weil der Prophet s.a.w. sagte, und die Wellen schlagen es. Also wie, ihr kennt das vom Fernsehen, wenn ein Schiff von den Wellen geschlagen wird. Wie das dann im Meer sich bewegt. Und so wird die Erde sein mit ihren Insassen. Und weiter, es wird ihre Bewohner kentern. Es wird die Seele erschüttern. Wehe, es ist das, worüber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surah 79, Vers 6 bis 8, am Tag, da das Zittern einsetzt und das nächste hinterher folgt. Gewisse Herzen werden an jenem Tag beunruhigt klopfen. Die Erde wird mit ihren Bewohnern beben, und jede stillende Mutter wird ihr Säugling vergessen, obwohl es eigentlich die Person ist, die sie auf dieser Welt am meisten liebt. Und es gerade dabei sogar ist, das Kind zu stillen, wird die Mutter ihr Säugling vergessen. Und jede Schwangere wird das, was sie trägt, verlieren. Das heißt, vor Schock, vor diesem Schock des Schreckens, also vor diesem Stoß des Schreckens, wird sie ihr Kind direkt bekommen. Und Kinder werden graue Haare bekommen. Werden direkt an diesem Tag vor Angst graue Haare bekommen. Und die Menschen werden fliehen. Fliehen vor dem Schrecken. Die Engel, doch die Engel, werden sie treffen, die Menschen, die fliehen. Und werden auf ihre Gesichter schlagen. Und sie werden zurückkehren. Das heißt, die Menschen werden dann zurückkehren. Sie werden keinen Beschützer vor Allah haben. Manche von ihnen werden die anderen anrufen. Und während sie in diesem Status sind, wird die Erde sich in zwei Risse spalten. Beziehungsweise es wird zwei riesige Risse geben. Von einer Region zu einer anderen. Dann werden sie eine gewaltige Sache sehen und noch nie haben sie etwas Ähnliches wie das gesehen. Und deswegen werden sie in einen Status des Schreckens und der Betrübnis fallen. Dass nur und diese Betrübnis und dieser Schrecken wird so sein, dass nur Allah ganzes Wissen darüber besitzt, wie heftig es sein wird für die Menschen. Sie werden zu dem Himmel schauen und es wird wie der kochende Dreck vom Öl sein, der Himmel. In anderen Überlieferungen oder von geschmolzenem Kupfer oder Silber. Dann wird der Himmel auseinandergespalten und die Sterne werden verstreut sein. Die Sonne, die wir kennen, wie stark die ist, die Sonne und der Mond werden verfinstert. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Tote wird davon nichts wissen. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, und was diejenigen angeht, die verschont werden, als er subhanahu wa ta'ala sagte, und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will. Und alle kommen in Demut zu ihm. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, dass die Bewohner des Himmels und der Erde, wenn sie diesen, die lebendig sind, wenn sie diesen Stoß hören, werden alle in Schrecken versetzt, außer für wen Allah es will. Und wer sind diejenigen, die ausgenommen sind davon? Abu Huraira radiallahu anhu sagt, das sind die Märtyrer. Das sind die Märtyrer. Der Schrecken erreicht nur die Lebenden. Und die Märtyrer sind lebendig bei ihrem Herrn. Und sie werden versorgt. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie an diesem Tag vor dem Terror beschützen und sie sicher machen. Es wird eine Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala sein, die er auf die Schlimmsten der Schöpfung hinabsenden wird. Über diesen Schrecken sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache und das bezeugt Allah. Das heißt, wenn er sagt, das ist eine gewaltige Sache, wie ist es dann erst für uns? Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Die Strafe Allahs ist streng. Das steht in Surah 22, Vers 1. Sie werden in diesem Status der Bestrafung verweilen für eine Dauer, wie Allah subhanahu wa ta'ala es wünscht. Und es wird verlängert. Dann wird Allah Israfil befehlen, den Stoß der Ohnmacht hinaus zu posaunen. Außer für die Allah subhanahu wa ta'ala es wünscht. Und der Stoß der Ohnmacht bedeutet, dass das, wo das zweite Mal hineingestoßen wird in das Horn, werden alle sterben. Außer für diejenigen, die Allah wünscht. Und es werden alle Bewohner der Himmel und der Erde dahin schwinden. Und sie werden still sein. Und damit meinte der Prophet ﷺ tot oder zerstört. Der Engel des Todes wird zu dem Allmächtigen gehen und sagen, die anderen, außer die du ausgenommen hast, die Bewohner im Himmel und der Erde, sind tot. Er subhanahu wa ta'ala wird sagen, und er weiß am besten, wer noch übrig ist, Und er wird zu dem Engel des Todes sagen, und wer ist noch übrig? Er wird zu ihm sagen, und wer ist noch übrig? Der Engel wird sagen, du, der ewig Lebende, Al-Hayy, der nie stirbt, bist noch übrig. Die Träger deines Thrones sind noch übrig, Jibril und Mikail sind noch übrig und ich bin noch übrig. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, lass Jibril und Mikail sterben. Guck mal, die beiden, einer der edelsten Geschöpfe von Allah, die beiden gewaltigen Engel, Jibril und Mikail, sogar die lässt Allah subhanahu wa ta'ala sterben. Wie steht es dann erst mit uns? Und wie steht es mit denen, wo wir denken, wie lange wird der Terror noch von diesen Herrschern oder von diesen, also Kuffar, die über die Welt Kriege machen und all diese Leute, dass man denkt, ah, diese Reiche werden nie untergehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird an diesem Tag alle sterben lassen, sogar seine liebsten Geschöpfe. Wie steht es dann erst mit denen, die er hasst? Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala seinen Thron sprechen lassen. Und er wird sagen, der Thron, O mein Herr, Jibril und Mikail werden sterben. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, sei still, denn ich habe wahrlich den Tod für jeden vorgeschrieben, der unter meinem Thron ist. Und so sterben auch die zwei besagten Engel. Dann geht der Engel des Todes zu dem Allmächtigen Azza wa Jal und sagt, O mein Herr, Jibril und Mikail sind wahrlich gestorben. Ich und die Träger des Thrones sind noch da. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, dann lass die Träger des Thrones sterben. Und sie werden sterben. Und er wird dem Thron befehlen, dass er das Horn von Israfil nimmt. Der Engel des Todes wird zu dem Allmächtigen sagen, O mein Herr, die Träger deines Thrones sind wahrlich gestorben. Er, subhanahu wa ta'ala, und er ist derjenige, der am meisten Wissen darüber hat, wird sagen, wer ist noch übrig? Und der Engel wird sagen, O mein Herr, du, der ewig Lebende, der nie stirbt, bist noch übrig. Und ich bin noch übrig. Also die beiden sind am Ende nur noch da. Allah subhanahu wa ta'ala und der Engel des Todes. Und Allah wird zu ihm sagen, du bist einer von meiner Schöpfung oder einer aus meiner Schöpfung. Ich habe dich erschaffen für das, was du gesehen hast. So stirb. Und auch er wird sterben. Und dann ist nur noch Allah subhanahu wa ta'ala da. Und wenn keiner mehr übrig ist, außer Allah, der eine, der Beständige, der sich selbst Ausreichende, den alle Geschöpfe brauchen, und weder trinkt er, noch isst er. Er hat nicht gezeugt, noch wurde er gezeugt. Und es gibt keinen Gleichen oder Vergleichbaren mit ihm. Er, subhanahu wa ta'ala, wird der Letzte sein, so wie er der Erste war. Er wird die Himmel und die Erde falten, so wie das Register für ein Buch. Guck mal, die Himmel und die Erde, wie groß und gewaltig das ist. Wir gehen darauf und wir können gehen, bis wir müde sind und wir werden nicht an das Ende, in Anführungszeichen, der Welt kommen. Wir werden nur müde sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird das ganze Universum, was wir kennen, also die Himmel und die Erde, wird er zusammenfalten wie das Register eines Buches. Dann wird er, subhanahu wa ta'ala, sie ausbreiten, die Himmel und die Erde, und dreimal einwickeln. Er, subhanahu wa ta'ala, wird sagen, ich bin der Allmächtige. Ich bin Al-Jabbar. Dann wird er mit seiner Stimme ausrufen, wem gehört das Königreich heute? Und das wird er dreimal ausrufen. Er wird sagen, wem gehört das Königreich heute? Wem gehört das Königreich heute? Wem gehört das Königreich heute? Und keiner wird antworten. Und er, subhanahu wa ta'ala, wird zu sich selbst sagen, es ist Allah, der eine, der Beständige. Und die Erde wird dann zu einer anderen Erde werden. Und die Himmel werden auch zu anderen Himmeln werden. Dann wird er, subhanahu wa ta'ala, sie entfalten und sie ebnen. Das heißt, sie glatt oder gerade machen. Ja, es wird eben sein. Und er wird sie ausbreiten und ausdehnen. Wie das Ausdehnen von gebräuntem Leder. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt weiter, und du wirst nichts Gekrümmtes oder Gewölbtes darin sehen. Das heißt, auf dieser Ebene. Du wirst keine Krümmung sehen. Noch nicht mal eine Krümmung. Kein kleiner Hügel, nichts. Alles wird ganz plan und eben sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit einem Mal die Schöpfung hervorbringen. So wie es beim ersten Mal war. Jeder, der in ihr sein wird, wird in ihr sein. Und jeder, der auf ihr sein wird, wird auf ihr sein. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala Wasser herabsenden. Von unterhalb des Thrones wird er Wasser herabsenden. Dann wird Allah dem Himmel befehlen, dass er Regen hinabsendet, beziehungsweise dass es regnet. Und es wird anfangen zu regnen, und es wird 40 Tage lang Regen geben, beziehungsweise regnen. Bis das Wasser 12 Armspannweiten über ihnen sein wird. Dann wird Allah den Körpern befehlen zu wachsen, und sie werden wachsen wie Pflanzen. Bis ihre Körper wieder komplett sind, so wie sie waren. Allah wird sagen, lass Jibril und Mikail leben. Und sie werden wieder lebendig werden. Dann wird Allah die Seelen rufen. Und sie werden zu ihm gebracht und sie werden scheinen. Die Seelen der Muslime werden hell und werden Licht sein. Und die der anderen werden dunkel sein. Er, subhanahu wa ta'ala, wird alle packen und wird sie in das Horn hineintun. Wird alle Seelen nehmen und wird sie in das Horn tun. Dann wird Allah Israfil befehlen, in das Horn nochmal hineinzustoßen. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und das soll, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und das wird dann der Stoß der Auferstehung sein. Und Israfil wird diesen Stoß der Auferstehung hinausposaunen durch das Horn. Die Seelen werden aus diesem Horn herauskommen, als ob sie Bienen sind. Und werden alles ausfüllen, was zwischen Himmel und Erde ist. So viele Seelen werden das sein. All das, sie werden rauskommen aus dem Horn, als ob sie Bienen sind. Und sie werden alles ausfüllen, was zwischen Himmel und Erde ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, bei meiner Größe und Majestät, jede Seele wird zu ihrem Körper zurückkehren. Die Seelen werden dann auf die Erde zu ihren Körpern reingehen. Und sie werden durch die Nasen werden sie in die Körper reingehen und werden sich durch den Körper bewegen, wie Gift sich in einem giftigen Körper bewegt. Also von einer giftigen Kreatur. Dann wird die Erde sich für euch spalten. Und ich, also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und ich bin der Erste, für den sich die Erde spalten wird. Ihr werdet eilig herauskommen aus der Erde. Ihr werdet eilig herauskommen, schnell zu eurem Herrn gehen. Und Allah sagt in Sura 54, Vers 7 bis 8, werden sie mit gedemütigten Blicken aus den Gräbern herauskommen, wie ausschwärmende Heuschrecken, zu dem Rufe hastend. Die Ungläubigen werden sagen, das ist ein schwerer Tag. Der Prophet, alayhi salatu wasalam, sagt weiter, ihr werdet barfuß, nackt und unbeschnitten sein an diesem Tag. Das heißt, die Menschen werden nebeneinander barfuß, nackt und unbeschnitten sein. Und wir wissen aus einer Überlieferung, dass Aisha radiallahu anha gefragt hat, werden die Männer und Frauen nebeneinander nackt sein? So, das ist ja, also das gehört sich ja nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß zu ihr, die Menschen werden mit anderen Dingen beschäftigt sein, als dass sie auf andere gucken. Und dann werdet ihr auf einem Platz 70 Jahre lang stehen. auf einem Platz 70 Jahre lang stehen. Und ihr werdet nicht angeschaut werden in dieser Zeit. Noch wird irgendein Urteil zwischen euch gefällt werden. Das heißt, einfach stehen. 70 Jahre stehen. Ohne dass irgendwas passiert. Nackt, unbeschnitten und barfuß. Und jeder von uns wird das mitmachen. Da ist ja ein Jahr hier 1000 Jahre, ne? Allahu alam. Allahu alam. Was glaube ich damit? Ein Tag zählt ja wie ein Jahr, ne? Der Tag des Gerichts an sich ist ja lang. Vielleicht sind damit normale Jahre gemeint, weil das heißt ja nur stehen 70 Jahre und danach geht es ja noch weiter. Aber Allahu alam. Anschließend, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, werdet ihr weinen. Ihr werdet weinen, bis eure Tränen verbraucht sind. Und was, wenn man nichts mehr zu weinen hat, was passiert dann? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und dann werdet ihr Blut weinen. Und ihr werdet schwitzen. Bis der Schweiß euch zügeln wird. Was ist mit zügeln gemeint? Weil wenn man ein Pferd zügelt, dann kommt das in den Mund. Diese Zügel kommt in den Mund vom Pferd, dass man das zügelt. Und das auch in dem Hadith gemeint. Bis der Schweiß euch zügeln wird, das heißt, bis er euren Mund erreicht. Oder von manchen das Kinn. Und dann werdet ihr schreien und werdet sagen, wer wird für uns Fürsprache bei unserem Herrn einlegen, sodass er zwischen uns richtet. Weil die Menschen können nicht mehr warten, können das nicht mehr aushalten, diese Qual. Sie wollen sogar den Tag des Gerichts, das heißt das Urteil, herbeirufen, egal was passiert, weil sie nicht mehr können. Vor Gram, sie wissen nicht, was passiert. Einfach stehen und man wird nicht angeschaut und wir wissen nicht, wie das dort aussehen wird, wie schlimm das sein wird. Und wir haben gehört, dass Dinge uns in Schrecken versetzen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und dann werden sie untereinander sagen, wer ist würdiger, also wer hat das mehr verdient, als euer Vater Adam. Allah hat ihn mit seiner Hand erschaffen und er pustete ihn von seinem Ruh und er sprach zu ihm, Qublan, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber zu der Sache, er pustete, also Allah subhanahu wa ta'ala pustete in Adam hinein von seinem Ruh. Das bedeutet nicht, dass ein Teil, das haben wir schon mal besprochen, dass ein Teil von Allah in Adam a.s. steckt, sondern was in Allah subhanahu wa ta'ala sein Besitz ist, davon pustete er in ihm hinein. Sie werden zu Adam a.s. gehen und das erbitten, aber, also dass er Fürsprache einlegt, aber er wird es ablehnen. Und dann werden sie zu den Propheten gehen und zu jeder Zeit werden sie zu einem Propheten gehen. Aber jeden Propheten, den sie fragen, der wird es ablehnen. Jeder Prophet wird es ablehnen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bis ihr zu mir kommt. Und ich werde es also machen und ich werde gehen bis Al-Fahsh. Bis ich das erreiche. Oder Al-Fas. Weil es ist nicht auf Arabisch, deswegen weiß ich nicht, ob Shah oder Sin. Erreiche, dort werde ich niederfallen und Sujud machen. Und Abu Huraira radiallahu anhu sagte, O Gesandter Allahs, was ist Al-Fas? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Platz vor dem Thron. Der Platz vor dem Thron. Dort werde ich niederfallen und Sujud machen, bis Allah einen Engel zu mir senden wird, der mich an meinem Oberarm packen wird. Er wird mich hochheben, dieser Engel, und zu mir sagen, O Muhammad, ja Muhammad. Also Allah subhanahu wa ta'ala wird das sagen. Ja Muhammad. Und ich werde zu Allah sagen, ja, ich antworte deinem Ruf. O mein Herr, wird er sagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, was ist deine Angelegenheit? Was willst du? Also was willst du praktisch? Und er, subhanahu wa ta'ala, weiß am besten darüber Bescheid, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam möchte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sagen, O mein Herr, ja Rabb, du hast mir die Fürsprache versprochen. So erlaube Fürsprache für deine Schöpfung, so richte zwischen ihnen. Das heißt, beginne bitte mit der Abrechnung. Der Gesandte, er subhanahu wa ta'ala, also Allah, wird sagen, ich bewilligte dir Fürsprache und ich werde zu allen kommen und zwischen euch richten. Das heißt, er sagt, ich werde zu euch kommen und ich werde zwischen euch richten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann, ich werde dann zurückkehren und mit den Menschen stehen. Schaut mal, er war da vor Allah subhanahu wa ta'ala und dann wird er zurückkehren zu den Menschen und wird dort mit ihnen einfach wieder stehen. Obwohl er der Beste von allen ist, die jemals gelebt haben, wird er mit uns dort stehen, mit den Menschen zusammen stehen. Und während wir dort stehen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während wir dort sind, ertönt ein heftiges, ein starkes Geräusch aus dem Himmel oder vom Himmel. Und dann werden die Bewohner der Himmel werden und die Bewohner der Himmel und der Erde werden herabsteigen in so einer Anzahl, wie die auf der Erde, wie die Dschinn und die Menschen, die auf der Erde sind. Und wenn sie näher zur Erde kommen, wird diese, die Erde, wird scheinen mit ihrem Licht. Und sie werden ihre Plätze in Reihen einnehmen. Und wir, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir werden zu ihnen sagen, ist unser Herr unter euch? Ist unser Rabb unter euch? Und sie werden sagen, nein, aber er kommt. Bis der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, kommen wird. In den Schatten der Wolken und der Engel. Zu dieser Zeit werden 8 seinen Thron tragen. Und heute sind es 4, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und heute sind es auch 4. Am Tag des Gerichts werden 8 Engel seinen Thron tragen. Dann wird Allah mit seiner Stimme rufen, O Gruppen der Dschinn und Menschen, ich habe euch zugehört. Von dem Tag, wo ihr erschaffen wurdet, bis zu diesem heutigen Tag. Allah wird das zu uns allen sagen. Er wird sagen, O ihr Gruppen der Dschinn und Menschen, ich habe euch zugehört. Von dem Tag, wo ihr erschaffen wurdet, bis zu dem heutigen Tag. Das heißt, wir alle müssen eigentlich aufpassen, was wir reden und was wir sagen. Weil Allah ist derjenige, der über uns alle wacht und der uns alle hört und sieht. Und weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe euer Gerede gehört und eure Taten gesehen. So hört mir zu. Es werden euch nur, also jetzt an diesem Tag, es werden euch nur eure Taten und Schriftrollen vorgelesen. Das heißt, es wird euch nur vorgelesen, das was ihr gemacht habt. Wer auch immer Gutes darin findet, so soll er Allah loben. Und wer auch immer was anderes vorfindet, so soll er niemanden außer sich selbst dafür beschuldigen. Man soll keinen anderen beschuldigen, wenn man was Schlechtes darin findet, außer sich selbst. Das heißt, manchmal macht man schlechte Sachen für Person XY. Oder Person XY bringt einen dazu, das und das zu machen, was man gar nicht machen will. Aber an diesem Tag beschuldige nur dich selbst und nicht Person XY. Heute, wenn du Schlechtes machst, an erster Stelle ich und wir alle, wenn es eine Person gibt, die dich zu Schlechtem bringt, streich diese Person. Oder versuch, diese Person zu verbessern oder die davon abzuhalten, dass sie dich zu diesem Schlechten bringt. Weil an diesem Tag kannst du nicht sagen, ja, aber wegen dem oder wegen der und dies und jenes. Und deswegen müssen wir uns in guten Taten verbessern. Dann wird er, subhanahu wa ta'ala, sagen, und das steht in Suratul Yasin, Vers 59 bis 64, sondert euch heute von den Gottesfürchtigen ab, ihr Übeltäter. Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt. Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und dass ihr mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt, der Satan. Hattet ihr denn nicht begriffen, Und ich denke, wir, die hier sitzen, sind schon diejenigen, die sich dazu zählen können, dass sie viele Sachen begreifen. Das heißt, dass es eine Akhira gibt, dass wir dafür arbeiten. Aber trotzdem sehe ich bei unter uns und bei mir selber auch, obwohl wir zu denjenigen gehören, will ich mal behaupten, die es begriffen haben, dass wir doch es irgendwie nicht begriffen haben. Weil wir die Taten letztendlich nicht umsetzen, wie wir sie kennen von den Salaf. Hattet ihr denn nicht begriffen, das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde? Ihr sollt ihr heute ausgesetzt sein dafür, dass ihr ungläubig wart. Und dann wird Allah Menschen voneinander trennen und sie klar in jede Gruppe unterscheiden. Und so wie die Menschen heute unterschiedlich sind für andere Menschen, das heißt, ein Präsident wird heutzutage nicht gleich behandelt wie ein Obdachloser. Oder jemand, der aus einer angesehenen Familie kommt, wird nicht behandelt wie jemand, der aus einer XY-Familie kommt oder 0815-Familie. Oder jemand, der gut in irgendeiner Sache ist, erfolgreich, sei es in Musik, Fernsehen, Sport, wird nicht behandelt wie jemand, der einfach auf der Straße umherläuft. Und genauso wird es an diesem Tag sein, dass die Gruppen noch viel klarer zu unterscheiden sind als heute. Das heißt, heute, wenn du vielleicht einen Präsidenten siehst, vielleicht du kennst nicht alle Präsidenten, man kann das nicht sehen, aber du siehst die Leute um ihn rum, du siehst, mit was für Auto er fährt und du siehst, der hat eine wichtige Position. Aber an diesem Tag wird das viel klarer sein. An diesem Tag wird das viel klarer sein. Er, subhanahu wa ta'ala, wird die Nationen rufen. Jede Umma zu ihrem Buch. Und die Nationen werden vor dem Schrecken der Situation niederknien. Allah sagt in Sura 45, Vers 28, und du wirst jede Gemeinschaft knien sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Und dann wird gesagt, heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zwischen der Schöpfung richten. Außer zwischen zwei wird er nicht richten von der Schöpfung. Al-Thaqalain. Das heißt, die Menschen und Djinn. Zwischen ihnen wird noch nicht gerichtet. Zwischen allen anderen wird gerichtet. Allah wird zwischen wilden Tieren und, ich sag mal, normalen Tieren oder wilden Bestien und Tieren richten. Und er wird zwischen sogar den so weit richten, bis zu dem Ausmaß, dass das hornlose Tier genaue Vergeltung von dem Tier bekommt mit den Hörnern. So weit wird das gehen, dass alles gerecht geregelt wird an diesem Tag. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala damit fertig ist und keine Schuld bei irgendeinem mehr ist, ja, keiner hat mehr Hack auf einen anderen von den Tieren, außer Djinn und Menschen halt, wird Allah zu ihnen sagen, zu den Tieren und zu den Bestien, werdet alle zu Staub. Obwohl man könnte jetzt sagen, wo ist der Hikma dahinter? Dass zwischen denen gerichtet wird und nachher werden sie zu Staub. Keine Belohnung, keine Bestrafung. Aber Allah weiß, es gibt einen Hikma, weil Allah macht nichts ohne Sinn. Und an dieser Stelle wird der Ungläubige sagen, wenn er das sieht, ich wünschte, ich wäre Staub. Wenn er sieht, wie die Tiere zu Staub werden, wird er sagen, ich wünschte, ich wäre Staub. Dann wird Allah zwischen seinen Dienern richten. Und das Erste, worüber gerichtet wird, sind die Blutangelegenheiten. Das heißt, alles, was mit Blut zu tun hatte. Jeder, der auf dem Weg Allahs getötet wurde, wird kommen und Allah wird dem befehlen, der Tötete auf dem Wege Allahs, dass er kommt. Und der, der auf dem Weg Allahs auch getötet hat, wird dann einen Kopf bei sich tragen, den er halt getötet hat. Und daraus wird Blut, aus den Venen wird Blut strömen. Er wird sagen, dieser Kopf wird sagen, mein Herr, für was hat er mich getötet? Also er wird zu Allah fragen, warum hat der mich getötet. Und der ist ja der, der auf Allahs Weg getötet hat. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, und er weiß es am besten, wird ihn fragen, für was hast du ihn getötet? Er wird sagen, oh mein Herr, ich habe ihn getötet, dass das Lob deins ist. Allah wird sagen, du hast die Wahrheit gesprochen. Dann wird Allah sein Gesicht so hell sein lassen, wie das Licht des Himmels. Und die Engel werden ihn zum Paradies vorausgehen. Dann werden alle gebracht, die für etwas anderes getötet wurden, als für Allahs Weg. Er wird dem Getöteten befehlen und dem, der Tötete. Und der Tötete wird wieder mit dem Kopf kommen, den er getötet hat. Und auch bei ihm, bei diesem Kopf wird auch Blut aus dem Kopf kommen. Und dieser Kopf wird sagen, mein Herr, für was hat dieser mich getötet? Und Allah subhanahu wa ta'ala wird wieder fragen, und er weiß es am besten, für was hast du ihn getötet? Er wird sagen, oh mein Herr, ich tötete ihn, dass das Lob mir gehört. Allah wird sagen, sei zerstört oder sei erbärmlich oder miserabel. Es wird keine Seele übrig bleiben, die von einem Mörder getötet wurde, außer dass er auch dafür getötet wird. Und es wird keine Übertretung geben, mit der einer Person, die einer anderen was Falsches antat, außer dass Allah es von dem, der Falsches dieser Person antat, es von ihm nimmt und es dem Geschädigten gibt. Das heißt, diese Übertretungen, dass man von jemandem Hack auf, also man hat auf man hat jemandem was getan und diese Person hat ja dann Hack auf dich. Und all diese Schuld wird an diesem Tag ausgeglichen. Das heißt, es wird dann von dem, der schadete, genommen und dem Geschädigten gegeben. Bis zu dem Ausmaß, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis zu dem Ausmaß, dass einer, der Milch und Wasser miteinander vermischte, gerufen wird, um die Milch von dem Wasser zu reinigen. Wenn Allah damit fertig ist, dann wird ein Rufer ausrufen und alle der Schöpfung werden ihn hören. Er wird sagen, lasst die Menschen zu ihren Göttern gehen. Dieser Rufer wird sagen, lasst die Menschen zu ihren Göttern gehen und zu denen, die sie anstatt Allahs angebetet haben. Und jeder, der neben Allah angebetet wurde, wird vor sich eine Gestalt bekommen. Und zu dieser Zeit, wo das passiert, wird ein Engel von den Engeln in einer Form gemacht, dass er die Form von Uzair a.s. annimmt. Und ein anderer Engel wird die Form von Isa a.s. bekommen. Der erste wird von den Juden verfolgt werden. Das heißt, der Engel, der die Gestalt von Uzair hat. Und der danach wird von den Christen verfolgt werden. Dann werden ihre falschen Götter sie zum Feuer lenken. Und darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn diese da Götter wären, gingen sie nicht zu ihr hinab. Das heißt, wenn diese echt Götter wären, dann würden sie nicht jetzt zur Hölle hinabgehen, die Menschen. Und alle werden ewig darin bleiben. Das steht in Sura 21, Vers 99. Und wir machen jetzt mit dem, wir beenden den Vortrag und nächstes Mal machen wir mit der nächsten Hälfte von diesem Hadith weiter. Ich denke nicht, dass es dazu Verständnisfragen gibt. Allahu alam. Wenn es was gibt, dann könnt ihr fragen. Subhanakallahumma shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.